Na, das klappt ja noch wie Katzenficken. So. Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja. Bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13. Der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic-Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Willkommen in der Etage 13. Ja, da sind wir wieder nach der prall gefüllten Weihnachtsepisode und den schönen Pullovern, die war prall gefüllt, hör mal, mit schrecklichen Pullovern, schönen Weihnachtskarten auf Instagram, wie ich gehört habe. Ja, und neben mir natürlich wie immer hier oben in der Hoteldirektion, gerade aufschreibend im Klassenbuch, wer sich alles daneben benommen hat, Steffen Liebschner. Basti hat sich daneben benommen. Hallo Basti. Hallo Steffen, grüß doch mal im neuen Jahr, auch wenn es schon wieder fast ein altes ist, unsere geliebten Zuschauer. Ja, Zuschauer? Da fängt die Professionalität schon an. Das sind natürlich Zuhörer, wollte ich sagen. Ihr lieben Zuhörer, hallo im neuen Jahr. Lieber Basti, hallo im neuen Jahr. Ja, Steffen, was hast du denn so erlebt in letzter Zeit? Fang du doch mal an. Du kennst mich, werde dir nachher sowieso wieder ein Loch an die Backe tackern, also kannst du doch einfach schön selber anfangen. Was habe ich denn erlebt, seitdem wir uns begegnet sind? Ne, da war irgendwie Weihnachten und dann, ja, war ich mal ein bisschen krank zwischendurch, wie das halt immer so ist um die Jahreszeit. Und seit wann? Ich habe auch Anfang Januar habe ich einfach alles mitgenommen, was so geht. Also Grippe. Ja, es kann sein, dass immer noch ein bisschen Auswurf kommt während der Aufnahme, aber das macht ja dann nichts, oder? Also das ist ja ein bisschen ja dann... Dass wir den Ton auf der Kamera nicht mehr hören. Authentischer Auswurf. Könnte auch da kommt ein Auswurf gerade. Moment, ich muss nicht ducken. Okay, jetzt vorbei. Was hatten wir für einen Episodentitel uns überlegt? Also, wenn ich mich richtig erinnern sollte, dann war dein Vorschlag mit Cola im Glas. Und du könntest auch gerne aufklären, warum. Cola im Weinglas. Das Cola ist im wichtig. Wein ist wichtig. Warum denn, Herr Liebschner? Warum findet das denn der Gourmet, der gerade an seiner Plastikfanta-Flasche nuckelt? Warum findet der Herr Gourmet das denn so lustig? Weil der Basti sehr gerne Cola trinkt, aber das mit Stil. Ne? Mit sehr viel Stil. Also, ich hatte hier so ein Bierglas stehen. Und oder für Steffen sah es aus wie ein Weinglas. Und dann meinte er so, oh, der Fang hier. Was? Was ist das? Das hier ist ein schönes Weinglas, ja, also ein schönes Bierglas, Sagres Cerveja. Und es ist auf jeden Fall so, dass es kein Rotwein darstellt. Es ist schöne Cola Light vom Markenanbieter. Mhm. Guten Tag. Gut. Was für ein Bouquet. Kennst du noch die Werbung? Edeltropfende Nuss, pass auf, das wird jetzt echt Audioqualität, weil dann hat, glaube ich, immer Sky Dumont macht das ja mittlerweile, aber dieser Absprecher zum Schluss ist immer so, edle Tropfen in Nuss. Oh, das habe ich als Kind so geil gefunden, wenn der das gesagt hat. Edle Tropfen in Nuss. Das geht auf der Zunge. Da hatte der kleine Basti Gefühle in der Nuss. So. So, ich mache jetzt hier die Kamera aus, Leute, das kann man nicht mehr angucken. Weil, Entschuldigung, wir haben explizit Tag. Ne? Ja. Das müssen wir. Und wir hatten auch gerade noch ein bisschen Kamerabeobachtung bis jetzt, aber dazu kommen wir später, dazu erzähle ich gleich was, weil ich bin nämlich gerade ein bisschen behindert. Aber wir haben noch ganz andere Sachen. Steffen, du musst dich im Moment von einem geliebten Wesen metallener Art verabschieden. Wesen, ja. Möchtest du uns vielleicht dein Leid mitfragen? Ich höre jetzt schon aus dem Schnitt, das mache ich ja so gerne, ich will wahrscheinlich mit Basti Stein wieder nichts tun. Du bist so ein fauler Sack, will ich dir sagen, Basti, so ein fauler Sack. Hören wir jetzt im Schnitt traurige Musik, die jetzt Steffens traurige Geschichte einleitet. Steffen, bitte deine Bühne. Ich trenne mich von meinem kleinen Transformer Beetle Bob. Was ist das? Ist der gelbe Transformer Beetle Bob? Nein, der ist blau. Ach so. Ja, ich werde morgen meinen kleinen Flitzer verkaufen, weil ich einen neuen, etwas größeren Flitzer schon bestellt habe, quasi. Ja, in Auftrag gegeben habe. Mhm. Also wenn ich meinen kleinen Flitzer verkaufen würde, dann könnte ich neu heiraten. Gag, Nicht? Okay. Bitte? Kam nicht so gut an. Ich habe gesagt, wenn ich meinen kleinen Flitzer verkaufen würde, dann könnte ich neu heiraten. Ach so. Kam richtig gut an. Also das Publikum rastet ja, aus. Man muss wohl dabei gewesen sein. So. Ja, wir haben heute natürlich viel vor, aber es gibt jetzt auch gar nicht viel zu erzählen. Du merkst schon, ich habe so einen Drang, ich habe ein neues Hobby für mich entdeckt, Steffen. Du, Basti? Ja. Wie läuft's in der Theatergruppe? Na gut, das war jetzt wahrscheinlich die wesentlich geschmeidigere Einleitung, die ich so ein bisschen vorhatte. Nuckel du mal an deiner Plastik-Mango-Fanta-Flasche, mein Freund, ich fange mal an zu erzählen. Ich werde jetzt mein Weinglas dekantieren und weiter trinken. Edeltropfende Nuss. Die Cola muss atmen. Die muss atmen. Ah, ein Holzsandelbouquet. Ja. Jedenfalls, ich habe ein neues Hobby, Steffen, und du hast es, glaube ich, ohne Spoiler schon ein bisschen rausgebracht. Ich bin auf Suche gewesen nach einer Theatergruppe, schon letztes Jahr, rund um Weihnachten. Ja. So, und bin dann auf die Idee gekommen zu schreiben, hat einer Bock, einen dicken Jungen aufzunehmen, der nicht gut schauspielern kann, auch Gedächtnisprobleme hat, und alle direkt so, ja, wir haben keine Mitglieder, komm zu uns. Geantwortet haben die ich mache jetzt ein bisschen Werbung für diesen Verein, Theaterfreunde in Troisdorf. Und ich habe gesagt, bitte gib mir eine kleine Rolle. Was sie mir gegeben haben, ist eine Rolle, die auf jeder Seite, also nicht von der Körpergröße her, nein, von der Textmenge her, Herr Liebster, bitte beruhigen Sie sich, sonst kriegen Sie die Bratpfanne üben im Skype auf den Kopf. Ich sehe den nämlich die ganze Zeit. Ich schwebe über deinen Kopf. Hab gesagt, kleine Rolle bitte. Was ich bekommen habe, ist eine Rolle, die auf jeder Seite ungefähr mit einem Satz und mehr vertreten ist. Die Rolle hieß, also ich würde mal so sagen, die Rolle kann ich gut spielen, denn ich kann mich gut hineinversetzen, der verpeilte Professor, der ein bisschen zahlenverliebt ist. Sag mir so, das ist eine Seite meines Charakters. Letztlich hat sich nachher beim Casting entschieden, entweder spiele ich den verpeilten Professor oder aber auch etwas lebensnah den Peter, den Typen, den Beziehungsschluffen, der irgendwie so ein bisschen faul ist. Und ich so, ja, kann ich mich in alles hineinversetzen? Ist nah in meiner Lebensrealität, kann man machen. Und Steffen, ich war beim Casting und ich möchte dir mal ein bisschen was dazu erzählen. Schon der Weg zum Casting hat so ein bisschen ausgedrückt mittlerweile, wie nerdy ich bin. Ich bin ein bisschen Sheldon-artig, pass auf. Ich habe ein bisschen Google Maps angeschmissen und habe Google Maps gesagt, bitte schick mich in die und die Straße. Jetzt gehe ich in die Straße, ich bin auf der Suche nach einem Kleingärtnerverein, Häuschen, Vereinsanlage gewesen. Und stand auf einmal, wo der Punkt von Google Maps stand ich vor so einem großen Industriegebäude, das hieß Euroform, irgendwie ganz komisch. Und anstattdessen, dass ich links und rechts weitergegangen bin, habe ich gesagt, nein, Google Maps sagt, der Punkt ist da, also gehe ich, ist da auch der Theaterverein. Es hätte nicht viel dazu gefehlt, dass ich gesagt hätte, weil der Punkt hier bei Google Maps ist, breche ich jetzt in diese Industrieanlage ein, weil dort muss ja der Theaterverein drin sein. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe mich dafür entschieden, dann doch noch menschliche Interaktion vorzuziehen. Da ist nämlich ein Mann mit einem Riesenhund vorbeigekommen. Der war so riesig, dass er an meine Schulter gereicht ist und mich fast ablecken wollte. Und der Typ immer sagt, jetzt aber nicht. Jetzt komm aber mal zurück. Jetzt nicht. Nachher. Und der hat mich dann darauf hingewiesen, ja, hier ist scheiße nummeriert. Geh einfach weiter durch. Dann habe ich es gefunden. Dann komme ich an eine riesige Häuserfront. Und das Ding, was ich da sehe, sieht aus wie eine Tür. Was mache ich also? Ich mache es mit dem Mikrofon, man hört es. Ich klopfe einmal, es passiert nichts. Ich klopfe ein zweites Mal. Basti denkt sich so, ja, also man muss ja schon irgendwann auf Klopfen reagieren. Also mache ich wirklich Sheldon-mäßig weiter. Hallo? Hallo? Wirklich die ganze Zeit? Hallo? Anstatt irgendwie mal links und rechts zu gucken. Hallo? Es geht immer weiter und irgendwann merke ich so, höre ich so ein kleines Geräusch? Geht rechts von der Häuserseite direkt um die Ecke, geht die Tür auf und sagt zurück, hallo? Und ich so, oh scheiße, das ist ja gar keine Tür. Ich habe einfach die ganze Zeit an ein großes Fenster geklopft und bin um die Ecke gegangen und habe gesagt, hallo, ich bin der Basti, ich wollte zum Theater. Schon sehr qualifiziert, gell? Ja, ich hatte schon so schlimm angefangen. Es waren so schlechte Bedingungen. Das kann ich nicht erzählen. Ich möchte weitermachen. Ich sag einfach, es gibt Sachen, raus die mir damit, selbst. Raus damit. Ja, okay, pass auf. Also manchmal denkt sich mein Magen, okay, du hast heute sehr viel mit Vollkorn gegessen, stellst du deine Ernährung wieder um, du hast dich heute sehr gesund ernährt. Auf Deutsch, ich musste sehr viel pupsen den ganzen Tag über, weil mir so schlecht war. Und ich hatte Angst, dass ich beim Theatercasting irgendwann, es sind auch nicht diese, sondern diese, ich komme mal leise rausgekrochen und mache euch allen großen Spaß. Die waren es die ganze Zeit. Ich hatte wirklich. Guten Tag, mein Name ist Basti. Ich kann machen, dass die Luft stinkt. Richtig. Ich bin jetzt weg, ich bin Batman. Und ja, ist aber nicht passiert. Ich war einfach nur nervös, bin in eine. Du hast das nur nicht gemerkt. Wahrscheinlich haben deswegen alle so komisch geguckt. So, und dieses Husten die ganze Zeit. Ich bin reingekommen, wir haben ein Namensspiel gemacht und. Er muss den großen Flatulenz spielen. Die große Flatulenz. Meine Rolle meines Lebens. Basti in Flatulenz. Und durfte dann meine Sachen vorführen. Erste Szene, für mich direkt höchst unangenehm. Eine Szene, die ich nicht als Text bekommen habe. Aha. Ich war der Professor, sollte von einem Model verführt werden und zum Äußersten gedrängt werden, sodass es aussieht, als würde ich mit ihr von der Bühne runtergehen und, naja, du weißt schon was. Und das bedeutet Mathematik auch nichts erklären. Anderes. Ja, genau, Mathematik erklären. Also musste ich schon von vornherein ihre Algebras anfassen. Und sie hat sich um mich herum schlawenzelt und ich habe die ganze Zeit so an der Schulter so, berühr hier, so an der Schulter berühren. Und dann ging sie an mir vorbei und sowas ist mir furchtbar unangenehm. Und dann hat sie sich auf meinen Schoß gesetzt und dann musste ich auch noch überall so, überall anfassen. Also jetzt nicht überall, aber so hinten, Schulterbereich ein bisschen runter, jetzt nicht gerade den Hintern anfassen. Also ja, und zum Schluss habe ich dann doch noch hinbekommen, dass es so aussieht, als wollte ich die wirklich total jetzt sonst was. Aber ich bin danach so fertig gewesen, dass ich gedacht habe, bitte, gib mir jetzt einfach nur eine Pause. Was sagt die Regisseurin? So, dann machen wir mit dem Professor direkt weiter. Monolog. Und ich so, toll, jetzt darf ich meinen 4-Zeilen-Monolog vorführen, den ich auswendig gelernt habe seit 5 Wochen. Mhm. Hat gut geklappt. Das Einzige, was ich so ein bisschen rausgefunden habe, ist, dass ich beim zweiten Vorsprechen sozusagen gemerkt habe, dass ich völlig nervös war. Und wenn ich nervös bin, klinge ich so. Hallo, bei FT Staffel, alles gut? Also ich kann mich nicht machen, ich habe es nicht mehr gemacht. Ich bin der Professor, also schönen guten Tag. Und während ich auch noch so die ganze Zeit geredet habe, habe ich so um mich herum geguckt und habe gemerkt, oh, ich glaube, ich rede zu schnell. Aber ich kann mich jetzt auch einfach nicht aufhalten. Ich bin jetzt wie ein Pferd im Galopp. Da gibt es keine Zügel, die es aufhalten kann. Und dann war auf einmal wirklich totenstill nach dieser Aufnahme. Und dann hieß es, ja, aber vielleicht was langsamer, dann verstehen wir dich auch, Scatman John. Und ich so, okay. Und bevor ich die jetzt noch in die Länge ziehe, die Geschichte, ich kriege morgen, also am Samstag, kriege ich gesagt, ob ich der Professor werde oder Peter und bin jetzt offiziell mit in einer Theatergruppe. Sehr gut. Ja, ich bin gespannt. Ich werde mir das Ganze ja dann irgendwann vielleicht mal angucken können. Möchtest du kommen? Also im Juni wahrscheinlich gibt es dann die Vorstellung. Ich würde dann auch nochmal extra für dich hier Bescheid geben. Und wenn du extra deswegen kommst, dann wäre ich schon. Also dann würde ich, glaube ich, auf der Träne ein kleines Tränchen verdrücken und auch ein bisschen Etage 13 Werbung machen. Oh, die Hölle! Wenn sich das alles terminlich einrichten lässt, sollte das kein Thema sein. Cool. Ja. Ich kann dir auch erzählen, was für ein Stück das ist. Es geht um. Frei nach Jean-Paul Sartres, geschlossene Gesellschaft, aber sehr frei danach, ein bisschen klischeelastiger, um Leute, die in einer Hölle zusammen sind und miteinander irgendwie diskutieren und sonst irgendwas. Und die Spieler oder aus Weingläsern trinken. Oder aus Weingläsern trinken. Chateau. Das war meine ich wollte dich nur noch fragen, du hattest mir, glaube ich, kurz mal angedeutet, dass dich sowas auch interessieren würde. Hättest du auch Lust, in einer Theatergruppe mitzuspielen oder habe ich das irgendwie falsch verstanden? Ich sag mal so, ich würde es zumindest mal probieren, weil ich habe ja da jetzt auch überhaupt keine Erfahrung. Ja. Und ich bin ja dann eher so der, so wie du auch, der Probiertyp, der einfach mal irgendwie was ausprobiert. Ja. Also von daher, ja. Ich habe auch keine. Ich bin dem Ganzen nicht abgeneigt. Ich habe ja nur Kamera. Ich könnte auch in Sachsen spielen zum Beispiel. Hier sind die ersten Bewerbungen raus. Ich tippe mal drauf, dass in Sachsen sehr oft Biedermann der Brandstifter gespielt wird. Kleiner Politik. Jedenfalls, ich wollte Ihnen ganz kurz sagen, ich habe Theatererfahrung, lustigerweise, aber nur einen einzigen Satz. Pass auf, ganz kurz, ich habe bei Oliver Twist den Arzt gespielt in der ersten Szene, der folgenden Satz sagen soll, es ist ein Junge. Und meine Eltern waren den Abend da, ich war so nervös, dass ich gesagt habe, es ist ein Mädchen, Junge. Direkt den einen Satz verkackt. Herzlichen Glückwunsch. Genau, ja. Gut. Es ist ein Sohn, jetzt siehst du, direkt verkackt. Es wir ist üben ein Vater, das ich bin Sohn. Ich bin Sohn. Ja, Aus welchem Film? Na? Welcher Satz? Na? Es ist ein Vater, ich bin Sohn. Oder es ist ein Sohn? Nee, ich bin, ja, also so rum, ja. Es ist ein Vater, ich bin Sohn. Hä? Piraten sind der Powerplay. So, bitte weitermachen. Hallo, ich habe so einen Piepton im Ohr. Ja. Piratensender Powerplay war ja ein Film, der mit Thomas Gottschalk war seinerzeit und mit Mike Rüger. Thomas Gottschalk war damals beim Bayerischen Rundfunk Radiomoderator. Es gibt aber nicht nur den Bayerischen Rundfunk, lieber Basti, es gibt auch den WDR zum Beispiel. Zum Beispiel, auch ein netter öffentlich-rechtlicher Sender. Klingt da was bei dir, wenn ich sage. Hier ist einer, ein Brückenbauer, das gefällt mir. Ja, ich, also ein Brückenbauer, da, also hier. Ich dachte, du kannst nur Mauern bauen. Ja, da ist was weggegangen. Huch, Magie. Ja, Steffen hat recht, er hat gerade nicht umsonst den WDR erwähnt. Das Problem ist, Steffen, willst du mal beschreiben, wie ich im Moment aussehe oder ein Teil von mir? Du weißt ja, ne, willst du es mal beschreiben, was du siehst? Also an der Brille hängt ein klotzartiges Ding dran, was ich nicht so richtig erkennen kann. Da steht auch irgendwas draufgeschrieben. Aber ich kann die Schrift nicht lesen, nein. Das müsstest du eventuell, Objekt-Tracker. Ja. Und zwar Lightwatcher. Bin ich für die Sendung Quarks und Co. mit Ranga Yogeshwar im Moment ein Testkandidat. Mhm. Und zwar wird bei mir gemessen, mit diesem Tracker meiner Brille, wie viel Licht ich sozusagen im Moment kriege. Also wenn ich in einem dunklen Raum sitze, alle 10 Sekunden wird da sozusagen ein Messpunkt gesetzt und der sagt dann, oh, der Basti, der hat gerade so und so viel Licht, Lux als Einheit sozusagen um sich herum. Was wird getestet? Ich bin der sozusagen der Inhouse-Kandidat. Ob du ein helles Kerlchen bist. Ob ich ein helles Kerlchen bin. es wird getestet. Ich gegen einen Outdoor-Menschen auf Deutsch. Ich bin der Typ, der im Büro drin sitzt, die ganze Zeit wenig Licht kriegt. Ein armes, trauriges Leben vor meiner Alexa und meinem Laptop mit Computerlicht habe und mich mit anderen traurigen Menschen zum Podcasten verabrede. Und dann haben wir den anderen Typen, den Schäfer, der draußen mit seinen Schäfchen voll viel geilen Spaß hat. Das klingt komisch. Der mit seinen Schäfchen draußen unterwegs ist. Und aber viel, nur bis der Wolf kommt. Nur bis der Wolf kommt, pass auf, bis der Wolf kommt. Und sehr viel Spaß hat. Sprich, es wird getestet, wer ist konzentrierter, wer ist entspannter, wer ist sozusagen auch besser drauf, wer schläft besser. Der ist wohl konzentrierter, der die Schäfchen zählt. Ja, das ist die Hypothese, aber jetzt stell dir mal vor, es könnte dein guter Podcast-Kollege Basti sein, der ja nie verpeilt wäre, der ja nicht einfach mal bei Theatergruppen einfach an die Haustür klopft und nicht sieht, dass eine Tür vorhanden ist oder den Google Maps-Punkt für Heilige Schrift nimmt. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sagen wir so, ich mache jetzt keine großartigen Spoiler für die WDR-Sache. Die letzten Tage waren jetzt nicht so prall und dann in der Kamera zu sagen, alles läuft gut, funktioniert ganz schlecht, muss ich sagen. Aber es ist jetzt schon sehr interessant. Das Interessante ist, jetzt plaudere ich aus dem Nähkästchen. Ich hoffe, der WDR wird diesen Podcast nie hören, weil dann könnte ich seinen jetzt Ärger kriegen. Kriege ich wahrscheinlich jetzt schon, wenn wir den vorher veröffentlichen. Aber pass auf. Ich hatte einen Typen da. Oh, ich hoffe, der hat das jetzt nicht wirklich. Ach, ich habe schon meine Pupsgeschichte erzählt, scheißegal. Auf jeden Fall, dieser Typ, dieser WDR-Redakteur, hat mir dieses Gerät gegeben. Es ist 12 Gramm schwer, hat auch extra dabei gesagt. Aber sein Brillengestell war eher so ein dickeres Brillengestell, ne? Also sehr klobig. Während du ja, wenn du meine Brille siehst, ja eher so filigran ist, ne? Sehr relativ dünn. Mhm. Und das heißt auch, dass ich habe es auf der rechten Seite an, dass die Brille immer gerne mal so verschiebt oder wenn ich nach vorne gucke, dass sie auch gerne direkt nach unten fällt. Und dann habe ich zu ihm, er hatte dasselbe an und ich sage zu ihm, oh, Sie haben das ja auch auf Ihrer Brille. Weitererzählt, dann frage ich so, ja, wie viel Dioptrien haben Sie denn auf Brille, wenn Sie die so tragen? Und ich merkte so, wie er auf immer schmallippiger wurde, obwohl er die ganze Zeit gerne so viel erzählt hat. Und dann meinte er so, da ist nur Glas drin, ich habe gar keine Dioptrien. Und dann habe ich wirklich die Frage gestellt, und warum tragen Sie dann eine Brille? Und dann war Schweigen im Raum. Und ich merkte so, fuck, ich habe die Eitelkeit eines Mannes getroffen. Ich muss schnell das Thema wechseln. Und da habe ich wirklich eine schlechte Überleitung gebastelt. Oh, Wetter ist aber auch scheiße. Ist bestimmt scheiße für die Messung. Oh Gott, das war so unangenehm awkward, dass ich gedacht habe, so, warum? Warum fragst du denn auch noch weiter nach? Man hätte einfach nicht fragen sollen und sich sein eigenes Bild machen können. Hat nicht funktioniert. Aber Ja, es ist... Da war der neugierige Basti wieder. Da war der neugierige, doofe Basti wieder am Start. Und ich muss sagen, ich habe es jetzt ungefähr den vierten Tag an. Und es ist interessant, weil ich viel mehr auf das Licht achte, was mich jetzt auch mich herum ist. Steffen sieht ja auch hier, für im Skype-Bild sieht es ja sehr hell erleuchtet aus, aber in Wirklichkeit ist das nur ja, da kommt so mittelhell. Und jetzt Engel für mich hier von oben. Und ich bin schon gespannt, wie das aussehen wird, wenn ich zwischendurch mehr Ärger kriege, wo mich das Ding denn ausgemacht habe, weil ich habe zwischendurch mal an meinem Geburtstag, habe ich zum Beispiel ein Schläfchen gehalten, weil ich morgens früh meine Frau bei der Blutabnahme die Hand halten musste ganz früh und vor nachts spät ins Bett gegangen bin. Da bin ich also den ganzen Tag wie ein Zombie rumgelaufen, habe wahrscheinlich auch vor der Kamera so agiert, so, hallo, ich bin gut drauf. Ungefähr so. Sehr gut. Ja. Ja, das ist das mit dem WDR. Ihr könnt gespannt sein, sobald die Reportage natürlich online ist oder im Fernsehen gelaufen ist, geben wir euch natürlich auf allen Social Medien bekannt, die da wären, die 13. Etage auf Facebook, Twitter. Bist du dir sicher, dass da nur Cola in deinem Glas ist? Instagram, Snapchat, ja. Musical.ly, Trello Boards. Ich mache jetzt ewig so weiter. MySpace. StudiVZ. So. Ja, Steffen. Du hast sehr viele Themen heute auf der Liste. Ich habe heute sehr viele Themen auf der Liste, deswegen habe ich ein bisschen Angst, dass ich jetzt die ganze Zeit durchrede. Ja. Ich würde dich gerne einfach mal fragen, ich habe ja eine etwas ältere Serie aufgeschrieben. Hast du die auch damals geguckt oder ist das zu spät? Diese Serie mit dem Prinzen. Ach so, ja, nee, die habe ich auch gesehen, ja. Gerne oder eher so ein paar Folgen? Naja, schon relativ häufig, aber jetzt nicht wirklich jede Folge, also. Okay. Ja, schon einige. Bevor wir lang um den heißen Brei reden, wir sprechen natürlich von Prinz von Bel-Air. Ja. Und ich kann das Lied nicht. Ja, warte aber kurz. Ich überleg gerade kurz. Ist auch ein Rap, ne? Weißt du, was das Schlimmste ist, was man machen kann? Bei Karaoke einen Eminem-Song nehmen. Habe ich rausgefunden, ja. Vor sehr langer Zeit. Das ist sehr schön. Was erzählt der da? Keine Ahnung, ich mache einfach Handbewegungen wie ein Rapper. Yo. Wo machst du denn Karaoke? Es gab früher mal, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, in Bonn eine Institution, die hieß Sofa, da konnte man 90er-Jahre-Karaoke allgemein machen. Das war echt sehr witzig, muss ich sagen, ja. Wenn ich dich mal besuche und das gibt's noch, dann gehen wir mal dahin. Ja, ich schreib's mir auf, da haben wir wenigstens was für die Videoverwurstung. Genau. Du hast jetzt gerade einen Gedankenanstoß bei mir angeregt, wie dieses Szenen. Ja, Hannibal Air. Das ist die Melodie. Ja, okay. So, ja. Okay, ich kenne das, du bist wahrscheinlich schon wieder vorher am Googeln. Ich werde aber mal so ein bisschen berichten, wie es dazu kommt, dass ich wieder Prinz von BR gucke. Das kann man natürlich im Moment auf unseren Lieblingsplattformen, die wir hier natürlich nie großartig bewerben würden, wie Netflix oder Amazon Prime, gibt sie nicht zu gucken. Also ich glaube nicht, ohne dass man nochmal irgendwie Geld reinsteckt. Wobei ich zum Beispiel auch, hast du gerne das Alle unter einem Dach geguckt mit Steve Urkel? Okay. Ich höre es jetzt bei Steffen. Ich weiß nicht, ob er es jetzt auch großartig mit aufnimmt, weil Steffen, denk an die GEMA. Ja, wir reden einfach ein bisschen drüber, über den Song. Dann ist es hier nicht so schlimm mit dem GEMA-Zeug und dann müssen wir nicht so viel blechen. Ja, 30 Sekunden ist okay. So. 30 Sekunden sind okay? Ja, alle unter einem Dach habe ich natürlich auch angeguckt. Jetzt echt 30 Sekunden? Ich dachte, nee, ist ein Mythos. Vergiss es. Hashtag kein Mythos. So. Alle unter einem Dach, hast du geguckt? Alle unter einem Dach habe ich auch geguckt. Okay, was fandst du besser, Alle unter einem Dach oder Prinz von Bel-Air? Alle unter einem Dach. Dachte ich mir schon. Ich habe dich echt so eingeschätzt. Ich hätte jetzt bei so einem Psychotest in der Brigitte hätte ich gesagt. Ich bin halt einfach einzuschätzen. Ich bin ein offenes Buch und von daher. Und deine Seiten sind für alle offen zu lesen. Auf jeden Fall. Oh, ich mache auch noch ein Foto von uns jetzt. Warte mal. Solange du nicht aus dem Leim gehst, ist das alles in Ordnung. Gerne. Prinz von Bel-Air haben wir uns gekauft, weil wir große Fans davon sind, Bianca und ich. Und das Ding ist, das kann man nur in DVD gucken. Und bei DVD ist es auch schön mit, dass es wirklich so alt ist, diese Staffel, dass in jeder ersten, nee, ich glaube, jeder Anfang der DVD fängt folgendermaßen an. Pass auf, ich mache etwas vor und du kannst erraten, wofür die Werbung ist. Happy Birthday, nee, noch schlimmer. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Mama. Raubkopie. Sehr gut. Aufkopie, das ist nämlich aufkopie. Die Scheißwerbung, wo die Kinder vorne singen. Da sagt da jemand, der, ne, der hier, der kennt sich aus, der Mann. Das Ding ist, das ist diese komische Raubkopie. Hast du dich jetzt selber fotografiert, ganz ehrlich? Mhm. So sieht ein Mann aus, der Instagram macht. Auch. sehr hübsch. Ja, ich erzähle weiter. Das soll euch ja nicht aufhalten, denn da kommt immer diese Raubkopierer-Werbung und die ist sehr, sehr nervig, finde ich. Wann können wir denn Papa wiedersehen? Noch viermal singen. Gag. Und das jede DVD furchtbar. Aber zum Inhalt selber. Worum geht von Prinz von Bel-Air? Dass das Geile ist, bei Prinz von Bel-Air, da ist am Anfang sofort zu sehen, worum es geht. Denn das Intro sagt schon eigentlich alles. Also wir haben da Will, gespielt von Will Schmitz, der von seiner Tante sozusagen zu seiner anderen Tante geschickt wird, weil in Philadelphia, glaube ich, in Philadelphia oder irgendwie sowas, wo der herkommt, da ist es auf jeden Fall so, dass die Gegend nicht so toll ist und deswegen wird er weggeschickt und landet dann sozusagen mitten mit dem Taxi in Bel Air, in einer tollen Villa, denn die Tante von ihm, oder die Tante, die hat es zu mehr gebracht, denn ihr Mann, wie heißt der jetzt nochmal? Banks ist der Nachname. Ja, Phil. Phil Banks. Der Phil Banks ist ein großer, kantiger Typ und stellt natürlich mit seiner Familie, also natürlich alle schwarz in dem Fall, es ist eine Serie, die fast ausschließlich nur von Schwarzen gespielt wird. Ist er auf jeden Fall das der Gegenpol zu Will. Will ist so halt so der abgedrehte Typ, der rappt auch mal gerne. In der ersten Folge ist das auf jeden Fall so. Er geht zu der kleinen Tochter und Ashley und bringt ihr sozusagen so ein bisschen das Rappen bei mit bestimmten Sachen. Und dann gibt es ein Festmahl, bei dem alle zusammensitzen und auch so Bekannte von Onkel Phil, und Ashley fängt dann bei dem Gebet auf einmal an zu rappen. Ich danke euch für das ganze, ganz beschissene Fressen. Punkt. Und dann auf einmal ist wirklich Stille und Onkel Phil guckt Phil Will wirklich so an, so, oh my goodness. Und das ist dann sozusagen die Geschichte wie Prinz von Bel-Air, das ganze Setting. Also es trifft diese neureiche Familie auf den verschrobenen Cousin. Wir haben jetzt so, glaube ich, die ersten 3-4 Staffeln mal wieder so ein bisschen durchgeguckt und merken auch so, dass im Verlauf der Zeit, so ab Staffel 2-3, es auch von der Qualität her wesentlich besser wird, auch ein bisschen eingespielter. Wenn man sich so die ersten Folgen so ein bisschen anguckt, merkt man noch, wie sich alles so ein bisschen, wie typisch das bei der Sitcom ist, sich so ein bisschen eingrooven muss. Wusstest du zum Beispiel, ich habe nämlich Alle unter einem Dach letztens erst wieder angefangen zu gucken, mal kurz zu wechseln, dass Steve Urkel viel später dran kommt und am Anfang gar nicht dabei ist, erst so ab Folge 8, 9, ja. 10 kommt er erst drin vor. Nur in einer Episode auftreten, ne? Genau, und dann war er so beliebt, dass er die ganze Zeit dabei ist. Ja. Und das ist, und bei Will ist es eigentlich eher so, am Anfang geht es viel um dieses Hin und Her und er soll am liebsten wieder nach Hause geschickt werden, nachher wird es halt alles klarer. Will ist halt zum Beispiel total der Frauenaufreißer, Carton ist halt sein kleiner Cousin, die Tochter von den Banks ist halt die Verzogene und was ich zum Beispiel total vergessen habe, in Staffel 3 kriegt die Mutter nochmal Kinder und zwar Zwillinge und das wusste ich überhaupt gar nicht mehr. Das ist mir total entfallen. Ich wusste nicht, dass da noch Zuwachs kommt. Das habe ich auch nicht mehr aufgeschrieben. Das ist so krass gewesen, da war ich wirklich sehr überrascht. Hast du eine Lieblingsfolge, an die du dich noch erinnern kannst, bei Prinz von Bel-Air, Steffen? Ja, eine Lieblingsszene, das war dieser monumentale Tanz zwischen Will und Carlton. Aber nicht, wie der nachher sozusagen gekommen ist bei dieser Late-Night-Show, der wäre auch cool, sondern wirklich in der Serie selber auch, ne, wie die das gemacht haben. Das haben die das Original genauso in der Serie auch gemacht? Ja, okay, ich weiß auf jeden Fall. Der Carlton-Dance ist natürlich richtig geil. Und das stimmt. Und was ich habe eine sehr emotionale Szene, die mir damals, also bei YouTube nochmal vor ein bisschen was geguckt habe. Es gibt nämlich die Folge, wo Wills Vater das erste Mal wieder zurückkommt und dann wieder abhaut und dann er sozusagen bei Onkel Phil so ein bisschen Trost sucht. Und da habe ich auch fast ein Tränchen mal verdrückt. Da war das mal ausnahmsweise sehr emotional. Normalerweise ist es ja meistens eher sehr lustig. Es gibt natürlich ein paar sozialkritische Folgen. Eine Folge ist ganz toll, wo die in ihr altes Viertel zurückfahren, wo die hergekommen sind, wo noch alle total arm sind. Und da auf jeden Fall dann irgendeiner zu Will sagt, ja, das ist toll, dass ihr jetzt helft, aber ihr kommt ja eh nicht mehr wieder. Und das ist dann dieses Ding von, ich helfe einmal und mein Gewissen ist beruhigt. Und das fand ich auf jeden Fall mega interessant. Ja. Steffen, hast du noch was zu Prinz von Bel-Air, Itchy, Itchy, Itchy zu sagen? Nö, eigentlich jetzt erstmal so nicht. Aber wie gesagt, dazu habe ich dann die Serie wahrscheinlich doch zu wenig gesehen. Also ich, wie gesagt, ich habe einige Folgen gesehen, aber okay, jetzt auch nicht so konsequent. Okay, aber wenn du, würdest du es Leuten empfehlen, wenn sie dir sagen, ich habe eine Empfehlung für dich, so eine alte Serie? Jetzt geht das wieder los. Würde ich natürlich eher alle unter einem Dach empfehlen. Aber okay, das muss man wissen. Und wenn ich dich jetzt vor die Entscheidung stellen würde zwischen Full House und Prinz von Bel-Air, jetzt kann ich mir mal die Nase putzen. Dann würde ich Prinz von Bel-Air empfehlen. Hast du Full House nicht gesehen? Ja, auch, ja. Full House hast du gesehen, ne? Hast du auch die neuen gesehen, die neuen Folgen davon? Ich habe mal reingeguckt, aber irgendwie hat es mich nicht so geflecht. Also, eine von denen, ne, die ist ja drogenabhängig geworden, aber die sieht jetzt richtig geil aus. So, das einfach zu dem Thema. So, ja, das sind die Infos, so, die muss man auch mal, die man die Menschheit auch beschäftigt. Steffen, wundere dich nicht, wenn jetzt gleich ein Schluck auf in unsere, wir arbeiten ja mit Trello, wenn das was passiert. Ich habe mal was nach vorne geschoben, damit du mal ein bisschen was rantrainieren kannst. Ich habe jetzt Bock zu zocken, Steffen. Ich habe Bock zu zocken und ich weiß, dass du was vorbereitet hast. Zock mit mir. Ja, Moment, da muss ich erstmal, jetzt triffst du mich natürlich unvorbereitet, weil ich muss ja ich will dich auch ein bisschen unvorbereitet treffen. Gut, also, ich habe mir ein neues Spiel überlegt, dessen Titel kannst du jetzt schon mal vorlesen. Ja, ich hab zwar gerade Schokolade im Mund, das ist furchtbar, aber... Ja, du sollst ja nur nicht hier, du bist ja hier zum Arbeiten, nicht zum Fressen. Hallo, Spiel heißt Spiel mir das Lied vom Bahnhof. Edeltropfen so. In Nuss. Und jetzt kommt der erste Teil, der noch zu keinem Punkt führt, aber so ein bisschen als Vorbereitung dient. Was stellst du dir denn darunter vor unter dem Spiel? Weil der Basti hat bisher so wenig geredet, ich denke, ich lasse den jetzt einfach mal ein bisschen reden. Ich wollte mal jetzt gerade einfach mal eine Pause kriegen. Jetzt habe ich gerade eine Karamellschokolade gegessen in meinen Zahnzwischenräumen. Läuft mir das Karamell dazwischendurch? Ich krieg Bauchkrämpfe vor lauter Tropfen. Spannung. Ich glaube, ich muss gleich pupsen. Auf jeden Fall, ich spiele das Lied vom Bahnhof. Nuss, okay, okay. Oh Gott, ich habe eine Idee. Ja. Und zwar, also es ist jetzt nur gesponnen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Aber es gibt Spiel mir das Lied. Es gibt ja das Spiel mir das Lied vom Tod. Damit wird es aber nichts zu tun haben. Ich glaube, du wirst mir jetzt ein Lied vorspielen und das wirst du so sehr verzerren, dass es so klingt, als wäre es durch einen Bahnhofslautsprecher durchgekommen. Ist falsch, okay. Ich merke schon an seinem... Völlig falsch. Völlig falsch. Jetzt bin ich bereit für die Erklärung. Hier wird nichts vorgespielt. Hier wird dann, wenn schon, live wiedergegeben. Ja. Oder zwei Filmtitel werden zusammen gemacht. Er guckt ganz ängstlich. Nein, ich werde aber was vorlesen. Und zwar werde ich einen Songtext vorlesen oder beziehungsweise einen Ausschnitt eines Songtexts. Und zwar eines englischen Songs, aber dieser ist vorher zweimal durch den Google Translator gemangelt worden, also praktisch einmal von Englisch nach Deutsch übersetzt worden, dann wieder von Deutsch zurück nach Englisch und dann wieder von Englisch nach Deutsch. Das klingt sehr gut. So, und dieses Kauderwelsch, was dabei rauskommt, das lese ich dir jetzt vor und du sollst dabei erraten, welcher Song ist es? Ja. Ganz einfaches Spiel eigentlich. Voll easy. Gibt's bestimmt schon, habe ich mir jetzt wahrscheinlich nicht selbst ausgedacht. Du Genie. Aber nein, habe ich nicht. Hast du doch. Copyright bei Steffen Liebschner. Ding. Aber jetzt bald auch in Etage 13. Können wir mal probieren. So, und das heißt, wir machen heute drei Songtexte, also drei Texte. Diese Textzeilen, wie gesagt, es sind immer ein zusammenhängendes Stück. Und das können entweder eine Strophe oder ein Refrain sein oder sowas in der Art oder eine Hook. Ja. Hook? Was ist denn eine Hook? Captain Hook, drei Stück machen wir, das heißt, du kannst drei Punkte bekommen und dann machen wir das nächste Mal die Rückrunde. Was? Ja, ich habe verstanden. Ja, und das nächste Mal machen wir dann die Rückrunde, dann müsstest du mir dann halt drei Songs praktisch vorstellen in dieser selben Art und Weise. Ja, ich habe verstanden. Ja. Gut. Haben Sie das Spiel verstanden? Ja, mein Name ist Bastian Richelzagen aus Troisdorf und ich liebe dieses Spiel. Jetzt schon, obwohl wir noch gar keine Runde gespielt haben. Soll ich nochmal ein Powerphrase sagen wie beim Familienduell? Das erste Lied dürfte für dich quasi ein Heimsieg sein. Okay. Nun, ich möchte mich nie so fühlen wie damals. Bring mich zu dem Ort, den ich liebe. Nimm mich mit auf den Weg. Nun, ich möchte mich Nun, ich möchte mich nie so fühlen wie damals. Bring mich zu dem Ort, den ich liebe. Nimm mich den ganzen Weg. Ja, ja, ja. Oh nein. Nein, nein. Ja, ja. Ja, was? Ja, liebe nein. Liebe mich, sage ich. Ja, ja. Welches Lied ist es? War ganz einfach. Total, also ich versuche natürlich direkt das Englische in meinem Kopf immer zu besetzen, aber wenn ich hier ganz viel, ich überlege gerade, wo ein Ding dabei ist, wo jemand sagt, ja, ja, ja, oh na, also yes, yes, yes, oh no. Wie gesagt, es ist zweimal hin und her gegangen. Ja, ja. Also es kann dabei natürlich Informationen verloren gegangen sein. Oder es ist aber nicht Red Hot Chili Peppers mit Hey Ya. Dann schreib dir mal einen halben Punkt auf, weil du musst ja immer die Band sagen richtig, und ja? den Titel, ja genau. Ah, und wenn ich jetzt noch den Titel errate, nein, ist okay, ich schreibe mal einen halben Punkt auf, der Game Master ist ja hart drauf. Es wäre Under the Bridge gewesen. Ja, okay, ah, okay. Lies doch mal so. Bitte nochmal vor. Ich will es nochmal hören. Ja, ich will nochmal ein bisschen Under the Bridge. Hört jetzt ja. In der Podcast-Episode nachher an. Was, ich höre mir doch den Scheiß nicht nochmal an. Wir wollen jetzt die Hörer nicht unnötig langweilen. Ja, natürlich, du hast recht. So, nächster Song. Ja. Ich habe bewusst mal Klassiker genommen, in der Hoffnung, dass du die zumindest irgendwie einordnen kannst. Es geht ja. Ich kann nicht mehr lesen heute. Ist ja, ich schlimm. Verstehe. Also, jetzt geht's los. Ja, ich es verstehe. Es ist auf Amerikas gequälter Stirn. Dem Mickey Maus wuchs eine Kuh auf. Jetzt haben die Arbeiter um den Ruhm gekämpft. Denn Lennon ist zurück auf das Angebot. Sie, die Mäuse, in ihren Millionen von Horten. Von Ibiza zu den Norfolk Boards. Normalerweise ist Britannia außerhalb der Grenzen. Ach so. Zu meiner Mutter, meinem Hund und Clowns. Aber den Film. Clowns! Aber der Film ist eine traurige Geschichte, weil ich es 10 oder öfter geschrieben habe. Es wird sofort neu geschrieben. Ich bitte Sie, sich zu konzentrieren. Das ist eine Bitte, die man mir auf jeden Fall geben sollte, weil ich bin sehr aufgeschmissen. Sag mir nochmal, welche Song ist das? Was war nochmal die Norfolk Roads? Kannst du das nochmal sagen? Norfolk Roads? Von Ibiza zu den Norfolk Boards. Sehr schön. Me in my English. It's ja. Not so good. It's no problem. That's why I translated the text. Sag nochmal die ersten zwei Zeilen. Die ersten zwei. Da gibt es eigentlich einen Begriff, da müsste es sofort klingen machen. Es ist auf Amerikas gequälter Stirn. Die Mickey Maus wuchs eine Kuh auf. Amerikas gequälte Stirn? Ja. Wie gesagt. Zweimal. Und es ist ein Klassiker, ne? Ja. Mickey Maus. Steht Mickey Maus auch in dem Originaltext eigentlich drin? Wahrscheinlich, ne? Das wird ja wahrscheinlich nicht kaputt übersetzt sein. Ja. Auch die Kuh. Kau. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin aufgeschmissen. Es ist Live on Mars von David Bowie. Da bin ich ja nie drauf gekommen. Ich glaube, das Lied habe ich noch nie gehört. Eieiei. Na gut. Aber okay. Ich werde es mir anhören, wenn schon eine Mickey Maus und eine Kuh drin vorkommt, wird es ein Lied sein, was mich auf jeden Fall anspricht. Das letzte ist wieder etwas kürzer. Ja. Aber auch sehr bekannt. Da könntest du drauf kommen. Okay, okay. Das ist immer schön, dass du mir so Druck machst. Eigentlich wirklich sehr einfach. Ja, verstanden. Also wenn du da nicht drauf kommst, passt ich auch. Ja, ich habe verstanden. Geht los. Ich möchte lösen. Ich bin nur... Schnauze. Ich bin nur ein armer Junge. Ich brauche keine Sympathie, weil ich leicht, wenig hoch, wenig tief komme. Wie auch immer, der Wind weht. Es macht mir nichts aus. Na komm. Ist auch ein Klassiker. Ja, natürlich. How the wind blows. Ist aber nicht das Lied mit dem Pfeifen, ne? Ist nicht das Lied, wo gepfiffen wird drin, oder? Nee, das ist nicht das Lied von den Pfeifen. Ja, von den Scorpions, das meinte ich. Ist es so kurz, kannst du nochmal vorlesen, oder? Ja, das kann ich nochmal vorlesen. Mhm. Auch weil es so schön ist. Was? Ja, sehr schön. Eins meiner persönlichen Lieblingslieder. Oh je. Übrigens. Dann los. Ich bin nur ein armer Junge. Ich brauche keine Sympathie, weil ich leicht, wenig hoch, wenig tief komme. Hm? Wie auch immer der Wind weht. Oh, du bist leider, mir nichts auf. Leider ist jetzt hier bei mir die Tonaufnahme eingefroren, kurzfristig. Müsstest nochmal ab Sympathie, glaube ich, nochmal anfangen. Weil ich leicht, wenig hoch, wenig tief komme. Mhm. Wie auch immer der Wind weht. Es macht mir nichts aus. I'm just a poor boy. Yes. Das ist ein Klassiker. I need no sympathy. For the devil? Nee, Entschuldigung. Was? Ich habe gerade Sympathy for the devil im Kopf gehabt. Das ist ja Blödsinn. Easy come, easy go. Es war ja auch. Ach so, ja, jetzt hast du aber schon richtig gut. Also, easy come, ja. Easy go. La la la, la la la. Hab ich schon mal gesagt, dass ich Musik eher nicht so doll gut bin? Ich. Von wem ist denn der Scheiß? Easy come, easy go. Bee Gees? Nee. Oh Gott. Oh. Nee, also ich komme nicht drauf, aber ich kenn's. Ich komme nicht drauf. Oh Mann, oh. Also, es ist Bohemian Rhapsody von Queen. Ja, das kenne ich sogar. Ja, lebt auch noch in Köln, wo er schon 30.000 Mal in Bibel Rakio hätte gehen können. Fuck, ja, I'm just a poor boy. Ach ja, jetzt, wo du es sagst, jetzt kenne ich das auf jeden Fall. Oh Mann. I need no sympathy. Aber ich habe einen halben Punkt. Das war echt Klassiker genommen, hör mal. Boah. Einen halben Punkt hast du, ja. Einen halben Punkt, das habe ich mir jetzt notiert. Das macht mich sehr stolz. Das erfüllt mich sehr mit Freude. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob es das nächste Mal besser kann. Wer weiß, was du da für komische Texte aussuchst. Es gibt übrigens auch Deutsch, den müsstest du dann halt dreimal hin und her übersetzen, aber naja. Ach so, ja, klar. Ja, klar, stimmt. Gut, da hast du mich auf einen guten Hinweis gebracht. Vielleicht nehme ich ja rumänische Texte. Und will die dann ins Deutsch übersetzen lassen und dann auf Englisch. Ja, bitte bekannte Lieder und gar die rumänischen Lieder. Maximal englischsprachig, wenn es geht. Okay. Ach, ja, das war so. Aber ein sehr schönes Spiel. Finde ich eine super, super gute Idee. Hat mir sehr gut gefallen. Kleines Applauschen hier aus dem Hintergrund. Keiner da, schade. Ja, aber dann lasse ich mir doch mal was einfallen. Wenn ich auch muss sagen, originelles, aber wir sind jetzt schon seit 20 Folgen zusammen und ich würde sagen, das ist so unser nächster Frühling ist das jetzt. Ich habe zwischendurch gedacht, ich bin in einer Winterdepression gefangen, aber jetzt habe ich wieder so kleine leichte Frühlingsgefühle. Auch untenrum. Und Knospen sich langsam wieder öffnen. Oh, meine Knospen sind richtig aufgeblüht. So. Aber ich möchte wieder zurück in diese depressive Grundstimmung zurückführen. Lieber Steffen. Denn, es ist nicht mehr weit bis zum Ende der Welt, Steffen. Und ich muss dir sagen, manche sind vielleicht näher an ihrem Ende, als du glaubst. End of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Hast du nicht gesagt, ich würde heute noch singen? Aber wir das kommt irgendwie nicht zu Karaoke singen. Der will unbedingt Karaoke singen, der Mann. Peinlich. Das habe ich alles öftönen. Das habe ich alles öftönen. Das werde ich alles im Zentralkomitee Und der WDR hat es auch. Ja, der hat auch Bild. Wie ich gerade schon leicht versucht hatte zu sagen, ich möchte diese Stimmung wieder so ein bisschen runterfahren, weil ich möchte, also irgendwann hat ja auch alles ein Ende, selbst die Welt. Und kein Ende, nur, nur die Welt hat kein zweites. Nun gut, jedenfalls Alban. Dr. Alban, wo? Sing Halleluja. Baby, don't hurt me. Baby, don't hurt me. No more. So. Es wird hier langsam so ein dadaistischer Podcast. Kennst du diese Machwerke, wo früher immer so verschiedene Schriftarten drin waren? Und oben und unten, nee, das ist ja dieses dadaistische. Das wird langsam so unser Podcast. Ja, das wird einfach so ein Soundgemälde. Wie von vorne A-N-N-A. So. Ich habe meine Schwester beleidigt. Meine Schwester ist wirklich Anna. Absolut. Ich hab die nicht beleidigt. Das war beim Dadaismus schon so. Auf, komm, weiter. Nun gut. Ja, hier ist derjenige, der unbedingt durchreiten will, der nicht zwischendurch Karaoke-Texte anstimmt. Das gefällt mir, meine Damen und Herren. Ja, wir kommen jetzt zu The End of the Fucking World. Und zwar von Netflix. The End of the Fucking World ist eine relativ neue Serie, die auch bei Netflix erschienen ist. Ich hätte nie mitgerechnet, dass das auf Netflix läuft. Ja, dass bei uns mal was auf Netflix läuft. Sponsored. Jedenfalls, hast du davon was mitbekommen? Das ist die Sendung. Das ist wahrscheinlich etwas zu düster für dich, ne? Die ist auch nicht ganz Steffen geeignet, glaube ich. Was? Die ist auch, glaube ich, nicht ganz Steffen geeignet. Ist nicht das richtige FSK für dich auf jeden Fall. Nee, bist du noch viel zu jung für. Bist du noch viel zu jung für. Ja. Ich erzähle ein bisschen was von Hanno. Man hat ein bisschen was mitbekommen an Werbung, dass das ja gerade im Moment so ein bisschen der nächste heiße Scheiß von Netflix ist. Und ich kann sagen, es ist ein guter nächster heißer Scheiß, denn es sind nur 8 Folgen und die dauern auch nur rund 18 bis 22 Minuten. So im Schnitt. Und das Schöne ist, es ist eine ganz einfache Geschichte. Wir haben den 17-jährigen James. Der James ist ein kleiner Psychopath, der quält auch gerne mal einfach Tiere zwischendurch, so zum Spaß. Und hat sich ein nettes Ziel im Leben gegeben. Er möchte nämlich einfach jemanden töten. Und da kommt ihm gerade so diese neue Schülerin entgegen, die auch psychopathisch as hell ist, nämlich die Alyssa. Sieht es so aus, als würde auf jeden Fall James sie töten wollen. Und Alyssa wiederum verliebt sich so ein bisschen in ihn, hat man jedenfalls das Gefühl. Aber in diesen 8 Folgen geht das so ein bisschen hin und her. Die beiden brechen also, glaube ich, schon in der ersten Folge einfach von zu Hause aus. Das ist so ein bisschen Road-Movie-Style. Ihre Eltern sind sozusagen hinter ihnen her. Und was sich dann so nachher so ein bisschen als Problem erweisen könnte, ist, dass es leider nicht ohne Tote gehen wird. Was lacht der Herr Steffen eigentlich die ganze Zeit so? Findest du das lustig, was hier, was, also Frechheit, also absolute Frechheit. Ich stelle mir gerade vor, das spielt im Western und die sind halt einfach so krabbe auf dem Pferd unterwegs, so. Vergiss es. Abbruch. Erstmal die Abbruchtaste, das erste Mal im Leben die Abbruchtaste drücken. Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick. Wie bei Schulz. Ich weiß auch nicht, was heute los ist, aber. Ach, das ist bestimmt die Mate wieder in deinem Kaffee. Das war am Essen. Jedenfalls, The End of the Fucking World hat harte Themen drin. Also es geht um Vernachlässigung, es geht um Vergewaltigung, es geht um Mord. Oh Gott, nein, ich kann nicht. Okay, ja, weiter. Nun gut, dieser Themenkomplex ist so drin und die Charaktere sind wirklich sehr, sehr strange, muss man einfach sagen. Aber es ist eine schöne Story, die relativ einfach, wirklich ein einfaches Roadmovie. Es gibt aber eine schöne Szene, die ich noch ein bisschen rausgeheben möchte. Es gibt einen Tankstellenüberfall mit den beiden. Weil sie gerade das Benzin nicht bezahlen können. Und dann gehen sie rein und können nicht bezahlen, also bedrohen sie den Tankwart. Der Tankwart ist auch ein junger Kerl, der mit seiner Mutter da drin steht. Und die Mutter ist schon die ganze Zeit so, was ist mit denen? Wollen die nicht bezahlen? Die Mutter ist auch rausgegangen und hat die Alyssa reingeholt, um auf jeden Fall festzustellen, dass die auf jeden Fall bezahlen sollen. Und dann kommt Alyssa mit rein und dann wird auf einmal die Mutter so ein bisschen überrumpelt. Und was macht ihr Sohn? Der wirklich so dröge dargestellt wird, der merkt so, meine Mutter ist endlich weg. Ich bin nicht mehr unter ihrer Fuchtel. Und dann reden beide, sozusagen die beiden Hauptdarsteller, auf ihn ein, so, jetzt mach doch auch einfach mal was außerhalb. Dreh mal so richtig durch. Und was macht er? Er geht vorne vor die Kasse und wirft, glaube ich, so eine Packung Snickers runter. So, jetzt habe ich meiner Mutter gezeigt. Und ich musste sehr lachen, als ich die Szene gesehen habe. Ich so, ja, das wäre wahrscheinlich auch meine Rebellion gewesen. Ich war in Pubertät sehr, sehr brav. Und das wäre wahrscheinlich ich gewesen. Snickers auf den Boden und sagen, da habt ihr es, ich habe einen Snickers auf den Boden geworfen. Diese lustigen Momente werden halt zwischendurch immer wieder durch sehr traurige Elemente sozusagen unterbrochen. Aber es ist eine großartige Empfehlung. Es wird hier bei Netflix mit Dramedy überschrieben. Und das ist es dementsprechend auch. Harte Themen sollte man sich auf jeden Fall, wenn man gerade nicht so harten Tabak-Intus nehmen möchte, auf jeden Fall überlegen. Steffen, wirst du dir die Sendung noch angucken? Wahrscheinlich nicht, ne? Sag mal ganz ehrlich, oder? Doch, doch, doch. Ich glaube schon. Na klar, das höre ich immer und wir beide tun es ja eh nie. Doch, also mindestens eine Episode gucke ich mir dann immer schon mal an, aber wenn es mich halt nicht wirklich packt, dann... Das stimmt. Steffen, kannst du uns jetzt vielleicht wieder ein bisschen rausholen, indem du vielleicht ein bisschen mich zurückführst in meine Kindheit? Hast du da was für mich auf Lager? Wäre da irgendwas Tolles? Wir hatten ja schon Ewigkeit nicht mehr, was eine beliebte Rubrik ist in unserem Podcast. Beliebte Na? Rubrik. Na? Na, ich würde sagen, Steffen stellt Disney-Sachen vor. Beliebte ja. Rubrik. Wir hatten ja früher mal, als wir noch monatlich erschienen sind. Ach, das machen wir gar nicht mehr. Ist mir gar ich habe mal unsere ganzen alten Episoden angehört. Ja. Oder einige davon. Also. Echt jetzt? Das hast du ja echt angefangen. Echt jetzt. Ja. Und wir hatten ja früher mal so eine Rubrik, die hieß die Disney-Serie des Monats. Ganz am Anfang. Disney-Serie des Monats. Ja, Monat können wir jetzt eigentlich nicht mehr sagen. Die Disney-Serie unregelmäßigen Erscheinungsdatums. Die Disney-Serie des Jahres. Und zwar... So viel folgen dann doch noch dieses Jahr. Ja, aber wir machen ja nicht in jeder Episode eine Disney-Serie, also von daher. Aber es bot sich jetzt halt an, dadurch, dass es eine Neufassung dieser Serie gibt, um die es jetzt geht, nämlich DuckTales. Was sagt ihr denn DuckTales, mein lieber Basti? Was? Was mir DuckTales sagt? Was? Ja. DuckTales sagt mir auch musikalisch was. Turbulent wie ein Hurricane, das ist Duckburg. Keine Ahnung, ich habe den Text nicht mehr ganz im Kopf. Dagobert Duck. Danke. Das ist Dagobert Duck. Eben folgen auf Schritt und Trick, Trick, Trick und Track. Ah, oh Gott, sie oh Gott, sind oh Gott. Geheimnisvoll, denn sie sind super toll, die DuckTales. Ich bezahle die GEMA-Gebühr aus eigener Tasche, DuckTales. Sehr schön. Jedenfalls ist in der Titelmelodie sind zwei Charaktere vorgekommen, die in der Serie niemals vorgekommen sind, nämlich die Krachbohm-Ente kam vor. Die Krachbohm-Ente kam vor. Ja, ja. Aber in der Titelmusik. Ja, Pluto. Wurde doch die Krachbohm-Ente nicht erwähnt. Pluto und Goofy, genau. Genau, ich wollte gerade sagen, und Goofy übrigens. Ja, die kamen nur in der Titelmelodie vor. Egal. Ja. Um was geht's denn in DuckTales? Ja, das ist sozusagen voll cool. Moment, das sind doch normalerweise meine Antworten. Also es geht darum, der liebe Donald Duck muss auf See und parkt seine drei, seine drei Neffen, damals noch deutlicher, undeutlicher und zu unterscheiden als heutzutage, bei seinem Onkel Dagobert. Später haben Dagobert die auch Penisse, habe ich gehört. Was? Also später in Quackpack haben die auch dann Penisse, glaube ich. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Hä? Aber es gibt wir reden doch jetzt gar nicht von Quackpack. Aber Quackpack, das sind doch da, wo die älter sind. Da meine ich doch, haben die da auch Penis, oder nicht? Ja, nein. Oh Gott. Der Steffen, ich bring grad Steffen so das Mindset, Ende dass auch Disney-Figuren Bürzel. Penis haben können. Bürzel. Bürzel. Nehmen wir mal den Bürzel. Oh Gott, ich möchte das alles nicht mehr. Disney-Porn mal suchen. Ja gut, erzähl weiter. Nein, so bin ich. Also, DuckTales. Die drei Neffen sind dann unterwegs mit ihrem Onkel Dagobert und erleben turbulente Abenteuer mit dabei die kleine Niki. Ja, das ist so ein bisschen die Nichte der Haushälterin, meine ich, ne? Ja. Und noch dabei. Die hat immer so eine Puppe. Was? Die hat, glaube ich, immer so eine Puppe, oder? Niki hatte nicht immer so eine Puppe dabei die ganze Zeit? Das kann gut sein, ja. Okay. Also zumindest in der damaligen Episode, in der damaligen Fassung war das so. Ja, kann gut sein. Dann noch dabei Quack der Bruchpilot. Ja, kennt man. Natürlich ganz toller. Der übrigens auch Charakter. Bei Darkwing Duck dabei ist. Richtig. Und wie du schon erwähnt hast, die Krachbummente später auch bei Darkwing Duck dabei. Genau, wie also heißt der nochmal als nicht Krachbummente? Der hat doch wirklich so einen 0815-Namen, oder? Ja, genau. Seiner nervigen Mama. Ja, auch dabei. auch dabei Gundel Gaugelei. Die Panzerknacker. McMoneysack, der große Widersacher von Dagobert Duck und so weiter und so fort. Ja, das sind natürlich alles relativ einfach aufgezogene Abenteuergeschichten, die es damals zu sehen gab. Und ja, jetzt hat man sich bei Disney, beziehungsweise bei Disney XD, dem Pay-TV-Sender von Disney, ein bisschen überlegt, ja, das war doch damals ganz cool, das lief ja ganz gut und war sehr, sehr beliebt. Lass uns das doch einfach mal neu machen. Und das haben sie dann gemacht. Und da sind jetzt die ersten Episoden auch hier in Deutschland schon erschienen. Okay. Demnächst auch auf dem frei verfügbaren Disney Channel mit einer neuen deutschen Titelmelodie, gesungen von Mark Forster. Und, Nee. Scheiße. Doch. Nee. Und ich habe es auch noch nicht gehört. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch klingt. Ich kenne bisher nur das englische Intro. Ja, die neue Fassung ist deutlich dynamischer gemacht, irgendwie gestaltet. Also es war auch insgesamt ein bisschen actionmäßiger. Also damals hat man dem Onkel Dagobert schon sein Alter irgendwie abgenommen und heutzutage hüpft er dann doch ziemlich rum. Ja, und Basti bewegt seinen Unterkiefer auch sehr dynamisch. Das ist echt lustig, Entschuldigung, weiter. So, und Genau, und heutzutage, wie gesagt, Dagobert dann doch etwas dynamischer. Zumindest, ich habe bisher auch nur die erste die Pilotfolge gesehen. Ich glaub, Wie war die denn? Was? Wie war die denn? Also ich fand's gut. Also der Zeichenstil ist natürlich nicht mehr so klassisch gehalten wie damals. Es ist ein bisschen angepasst, so aus einer Mischung aus diesen neuen Mickey Mouse Cartoons. Kennst du die? Die ganz, ganz neuen, die aber vom Stil her auf die alten referenzieren sollen, auf die ganz ersten Mickey Mouse Cartoons von früher. Und so in diesem Stil, also ein bisschen kantiger alles, ist diese neue Version von DuckTales so zeichnerisch umgesetzt. Also alles ein bisschen moderner. Es gefällt nicht jedem, das habe ich schon gehört, aber ich kann mich damit durchaus anfreunden. Wie gesagt, die erste Episode, die ich jetzt gesehen habe, so ganz den Geist der alten Episoden hat es nicht eingefangen. Aber ich gebe dem Ganzen weiterhin eine Chance. Also ich gucke mir die auch weiterhin an. Und zumindest in den ersten Episoden war es jetzt auch so, dass Donald selbst ein paar mehr Auftritte hatte. Also damals hatten wir ihn ja wirklich nur in der ersten Episode, dann zwischendrin mal irgendwann und dann vielleicht nochmal gegen Ende gesehen, aber gegen Ende, verstehen Sie? und das ist jetzt wohl hier deutlich öfter der Fall. Und es soll wohl, aber habe ich leider auch noch nichts gesehen von, es soll wohl auch ein filmisches Crossover geben zwischen DuckTales und Duckwing Duck. Also Duckwing Duck soll praktisch in der neuen DuckTales-Serie irgendwie einen Auftritt bekommen. Aber dann gibt es ja eigentlich mal was Neues von Duckwing Duck. Das ist ja geil. Da gibt es ja auch nichts Neues mehr, oder? Aber wahrscheinlich dann nur so eine Episode oder sowas vielleicht. Ich weiß nicht, ob er dann ein Dauergast wird oder... Schade. Keine Ahnung, wie sie es umsetzen werden. Ich weiß es noch nicht. Worum geht es denn in der ersten Episode, wenn ich mich mal fragen darf? Ja, da geht es im Grunde um das typische Aufeinandertreffen. Also Donald lässt die Neffen erstmal da. Ja. Und bei Onkel Dagobert. Und die entdecken bei ihm halt, dass er so einen riesen Schatzkeller hat mit sämtlichen Artefakten, die er von seinen Reisen so mitgebracht hat. Und versuchen dann halt so ein bisschen herauszufinden, was für Artefakte sind es. Und da entspinnt sich halt so ein bisschen das erste leichte Abenteuer, weil sie dann auf einmal irgendwelche Geister aufwecken und Sachen. Und ist ganz witzig gemacht. Also wie gesagt, ich find's sehr dynamisch gestaltet und ja, es ist eine neue Herangehensweise. Wird sicherlich nicht jedem gefallen, der die alte Serie kennt, aber ich gebe dem Ganzen einfach eine Chance. Ja. Also das sieht ganz witzig aus. Der Steffen ist open-minded. Und die alte Serie macht es ja schließlich nicht kaputt. Also die kann man sich ja trotzdem nach wie vor angucken. Ja. Von daher. Wie ist denn die alte Serie geendet hier in Deutschland? Das weiß ich gar nicht. Aber du bist doch voll der Fan. Ich hab das Ende nie bewusst gesehen. Ja. Okay. Also ich weiß gar nicht, ob es da ein sauberes Ende gab oder kann ich dir gar nicht erzählen. Ich weiß nur, dass Donald immer mal so zu bestimmten Sachen wieder mal aufgetaucht ist, mal eine Episode dabei war. Aber wie das dann geendet hat, keine Ahnung. Wie fandest du denn eigentlich Quackpack, wo wir das zwischendurch schon mal angesprochen haben als Serie? Ist ja eigentlich eine Extra-Serie, die wir irgendwann mal besprechen könnten. Alter. Aber gut, sie spielt ja nun auch irgendwie fast im selben Kosmos. Denke ich zumindest mal, weil Quackpack gilt so ein bisschen als die inoffizielle Fortsetzung von DuckTales. Echt? Aber da kommt auch Onkel Dagobert gar nicht mehr vor, oder? Nee, das stimmt. Der kommt da nicht vor. Dafür halt Donald umso mehr. Mhm. Also in jeder Episode. Ist auch wieder die Herangehensweise, wir nehmen klassische Figuren und stecken die in ein neues Umfeld. Hat man auch schon vor vielen, vielen Episoden schon mal drüber gesprochen, hat man ja mit einigen Serien damals gemacht. Ja. Also mit den Chip und Chap, Ritter des Rechts war eine davon, dann Captain Baloo und seine tollkühne Crew, dann später Donald und seine Neffen, also Quackpack und noch später dann irgendwann mal die Serie, die wir irgendwann eventuell auch nochmal besprechen, Goofy und Max. Und wann besprechen wir die eigentlich mal? Das wäre toll. Ja, die wollte ich mir bis zum Schluss aufheben. Aber bis zum welchem Schluss? Wann hören wir denn auf? Entschuldigung, ja. Die Etage haben wir noch ewig gemietet. In 100 Jahren! Genau, bei Quackpack war es halt so, also von Dagobert Ich glaube, Dagobert hatte nie einen Auftritt dabei. Das kann, also ging, war auch ein etwas anderes Setting. Also Donald war Kameramann beim örtlichen Fernsehsender. Und vor allem Trick, Dick und Track waren eigentlich scheiße. Daisy war eine moderne Frau, die Reporterin dieses Fernsehsenders war. Mit Brüsten. Mit Brüsten, wenn schon die andere Penisse haben. Ich muss dir Gleichstellungsmerkmal. So, und ja, und die drei Neffen sind natürlich so im Teenageralter und die hat man auch da schon ein bisschen deutlicher sich unterscheiden lassen, als es noch in der DuckTales-Ursprungsserie war. In der DuckTales-Ursprungsserie waren sie halt so, wie man es auch im Comic kennt, also im Grunde drei unterschiedliche Farben und das war's dann. Ja? Ansonsten dasselbe Outfit. Und bei, übrigens bei der Neufassung jetzt auch schon ein bisschen anders, da sehen sie ein bisschen so aus wie eine Mischung aus, der alten DuckTales-Serie, aber auch der Quackpack-Serie irgendwie, also so ein Zwischending, also sie haben dann doch schon deutliche Unterscheidungsmerkmale als nur die Farben und das war ja auch das, was man damals bei Quackpack versucht hat, dass man denen auch in jedem eine etwas andere, eigenständigere, Identität gegeben hat. Und das ist so in der Neuauflage jetzt, glaube ich, auch angedacht. Also man sieht da schon ein bisschen deutlichere Unterschiede zwischen den dreien. Wie bei den Turtles so ein bisschen. Wir haben ja auch alle verschiedene Waffenfarben. Das meine ich ernsthaft jetzt. Und, also. Ja, natürlich. Ja. Und Penisse. Ja, bei Quackpack war es halt damals auch so dieses, wir gehen mit Onkel Donald damals dann halt auf Achse, wenn der irgendwelche waghalsigen Sachen filmen muss und erleben dabei halt dann die Abenteuer. Ja. Und es kam dann auch so Jugendprobleme hinzu, wie wir entwickeln auf einmal Superheldenkräfte und so Sachen, ja. Mhm. Und das war halt so etwas die flottere, übertretere Art damals schon, ja. Ja, gab's dann auch schon so bei der Quackpack auch so, also wir wollen eigentlich gar nicht nennen, aber gab's dann auch schon diese typischen Teenager-Probleme mit, man steht mal auf Mädels, weiß ich nicht, auf Nicky, Nucky und weiß Ducky oder sowas? Nee, ich glaube sowas. Okay. Sowas gab's da gar nicht, nee. Müsste ich mich jetzt, also wenn vielleicht mal eine einzelne Episode oder sowas, aber okay, jetzt nicht klar. So bewusst, ja, also stand ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Abenteuer. Nee. Nächste Episode dann Quackpack im Detail, meine Damen und Herren. Ein Essay von Steffen Liebner zu den Penissen und Brüsten bei Quackpack. Ja. Sehr schön. Würdest du DuckTales die neue Version auch Kindern empfehlen? Also meine dumme Frage. Natürlich. Ja. Ja. Ist schon deutlich für Kinder ausgelegt. Ja, auf jeden Fall. Das ist cool. Ja. Okay. Also gibt's auch schon in der. Disney XD ist ja so ein bisschen der. Schon ein Kindersender, aber mit actionlastigeren Serien. Da laufen halt auch Sachen wie Spider-Man oder die Avengers und sowas, gehört ja auch alles zu Disney. Und so Star Wars und so. Und also Star Wars, dann halt die Zeichentrickserie, beziehungsweise die CGI-Serie. Sag schnell Rebels, Star Wars Rebels zum Beispiel. Star Wars Rebels zum Beispiel. Basti schläft ein. Nein, ich bin daheim. Bitte nicht so viel über Star Wars und Avengers reden. Stimmt, Star Wars hätten wir auch mal besprechen können. Hast du den gesehen mittlerweile? Hab ich in der aktuellen Comic-Cookies-Episode gemacht. Kleines Feature. Ja. Gut, dann eher nicht. Nehme ich gerade. Haben wir da. Aber vielleicht unterscheidet sich ja die Hörerschaft voneinander. Vielleicht könnten wir kurz ja auch noch drüber sprechen. Ich durfte mit. Hast du ihn gesehen? Ich hab ihn noch vor dir gesehen. War doch in einer Weihnachtsepisode, war ich noch bei dir. Da hast du gesagt, ich gehe am Mittwoch ins Kino. Ja, ne, dann habe ich ihn dann auch da gesehen, ja. Oh mein Gott, Steffen, danach guck doch jetzt einfach mal, wir haben beide Sachen gesehen. Jetzt können wir mal über Star Wars reden. Jetzt hallo, ich will deine Meinung wissen zu Star Wars. Hau mal raus jetzt, in Kürze, die Würze. Star Wars Episode 8? Ja, gut, nein, nee. Star Wars Episode 1. Also ich fand's, in der Kürze hast du gesagt, in der Kürze. Ja, in der Kürze liegt die Würze. Ich wiederhole mich jetzt an der Stelle, aber gut, ich habe versucht mir vorher nicht so viel Sachen durchzulesen, die irgendwas verraten könnten. Natürlich, was man mitbekommen hat, war dass es durchaus durchwachsene Meinungen gab. Die einen fanden es gut, die anderen fanden es jetzt nicht so dolle. Und davon habe ich mich aber wenig versucht beeindrucken zu lassen. Mhm. Alles in allem muss ich sagen, es ist ein sehr guter Film, sehr gute Unterhaltung. Star Wars wird auch ein Stück weit transportiert. Allerdings finde ich es an einigen Stellen etwas zu überdrehtwitzig irgendwie. Also der Humor, der da drin ist, ist mir irgendwie hatte ich das Gefühl, man hat jetzt mit Guardians of the Galaxy einen Marvel-Film, der sehr auf Witzigkeit aus ist. Dann gab es Thor, den dritten, der auch sehr witzig gestaltet war. Da war es auch sehr gut, da hat mir es auch sehr gut gefallen. Und irgendwie war mir das ein bisschen zu gekünstelt in diese Richtung gedrängt. Ich weiß auch nicht, warum sie das jetzt so gemacht haben. Natürlich gab es immer lustige Momente auch schon in allen Star Wars Filmen. Das gehört ja irgendwie dazu. Hast auch immer die niedlichen Sidekicks dabei und sowas. Aber irgendwie war es mir hier ein bisschen too much. Manchmal konnte man gewisse Sachen auch nicht so wirklich für ernst nehmen oder ich müsste jetzt spoilern an der Stelle, aber es gibt so Szenen in dem Film, wo ich dann denke, so, warum das denn jetzt? Und dann so auf die Art und Weise. Und ja, natürlich ist bei Star Wars ist es auch da so, dass so Sachen dann nie endgültig sind. Also das heißt, da gibt's augenscheinlich endgültige Entscheidungen, aber es kann natürlich sein, dass die in Episode 9 dann schon wieder irgendwie revidiert werden oder irgendwas gedreht wird, dass es dann doch nicht ganz so war, wie es da dargestellt ist. Keine Ahnung. Aber es war ein bisschen zu durchgehetzt, würde ich fast sagen, irgendwie in dem Sinne, dass da wahnsinnig viel passiert ist zum einen, aber das so brachial irgendwie und zum Teil nicht so, dass man es irgendwie für ernst nimmt. Also so dieses Epische, was man eigentlich so kennt oder erwarten würde vielleicht auch, hat dann da irgendwo gefehlt. Also ich kann es schlecht erklären. Also da hat mir Episode 7 irgendwie mehr Spaß gemacht. Da war ich auch mehr geflecht und bin auch nochmal ins Kino. Habe ich jetzt bei Episode 8 bisher nicht gemacht, da war ich nur einmal drin. Und kannst schlecht beschreiben. Vielleicht fällt dir da ja noch was ein. Ja, ich möchte meine gesamten rhetorischen Fähigkeiten jetzt hierzu nutzen, um eine Gegendarstellung einzubringen. Und hier folgt nun meine Gegendarstellung von Bastian Richelzagen am 21.52 Uhr am 26.01.2018. Im Folgenden zitiere ich Bastian Richelzagen aus meinen Unterlagen. Zitat: Nein, Steffen Liebschner. Zitat Ende. Ja, dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema. Ja, das war meine Gegendarstellung. Nee, ich möchte dagegen argumentieren, weil ich habe alles das, was du gesagt hast, schon sehr oft gehört. Und ich möchte sogar das Krasseste mal durchgehen. Okay. Ich habe einen Bruder. So, jetzt muss ich ein bisschen über meinen Bruder schimpfen. Ich habe einen Bruder und der hat folgende Meinung. Kann man den jetzt mal anrufen, damit er wenigstens auch ein bisschen hier sein. Ja, hallo, hier ist Bastis Bruder. Ich bin Bastian 2. Ja, hi, Bastian 2. Sag mal, ist es okay für dich, wenn wir dich im Podcast mitbenutzen? Na klar, ich gehe jetzt weiter Bitches knallen. Ciao. Ja, ciao, viel Spaß noch. Super Bild, typ, was du von deinem Bruder da skizzierst. Der wird sich freuen. Schöne Grüße übrigens, ich hab dich lieb. Jetzt ist mir der Schiff runtergefallen. Ich hab dich auch lieb. Ich kenne dich zwar nicht, aber alles gut. Ich war von zwei alten, dicken Männern begrabbelt. Jedenfalls, pass auf, folgende Geschichte. Wir sitzen am Küchentisch bei meinen Eltern und ich frage meinen Bruder: Hey Bruder, hast du schon Star Wars gesehen? Nee, anderes so, scheiße, falsch rum an. Ich sag so: Und Bruder, wie hat dir Star Wars? Wie hat dir Star Wars? Die Gegendarstellung von Bastian Richtstark. Die Gegendarstellung war schon. Er gibt in allen Punkten recht. Wie hat dir Star Wars gefallen? Er so: Der ist mir zu witzig an manchen Stellen. Das ist doch nicht mehr mein Star Wars. Oh, ja, so würde ich jetzt zum Beispiel nie sagen. Nee, das ist ja mein Bruder gewesen. Der hat mir so gesagt. Das ist mein Star Wars. Das ist ja nicht mehr mein Star Wars. Das ist nicht mehr mein Star Wars. Alternative für Star Wars suche ich jetzt. Naja, auf jeden Fall hat er auf jeden Fall... Hat den Guardians of the Galaxy vorgeschlagen. Ja, das mag er total gerne. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich habe ihn als nächstes gefragt, ja, hast du ihn denn auch geguckt? Und er so, nee. Und ich so, ja, Moment, woher weißt du denn, dass er dann so witzig ist? Ja, das sagen ja alle, der ist so witzig. Mhm. Und deswegen habe ich mir den jetzt auch nicht angeguckt. Das ist für mich kein gutes Urteil. Man sollte sich ihn wenigstens angeguckt haben. Deswegen respektiere ich dein Urteil, Steffen, aber sage, Zitat, Gegendarstellung. Zitat, Bastian Richelt sagen, nein, Komma, Steffen Liebschner. Warum? Ich finde den achten Teil fantastisch. Also ich finde ihn super, super toll. Der hat mich noch mehr unterhalten als 7, obwohl es dieses Oldie-Ding ist mit diesem Zurückkommen. Woran liegt das? Ich finde schon, die früheren Teile sind sehr, wie du schon richtig gesagt hast, sehr lustig. Es gab, natürlich gab es Elemente wie, also ich war auch sehr verwirrt an diesem Anfangsgag, als sich zwei Leute über dem Raumschiff-Telefon unterhalten haben und der andere so getan hat, als hätte den anderen nicht gehört. Was ich in dem Moment natürlich witzig finde in meiner pubertären kleinen Neugierart, aber auch gedacht habe so, für Star Wars ist das jetzt aber schon, da wird es doch draußen jetzt gerade schon im Kino Leute geben, die sagen, das ist nicht mehr mein Star Wars, mir war Star Wars viel besser. Du weißt schon, dass du gerade wie ein Wookie klingst, ne? Ich weiß. Da sind wir auch schon bei dem richtigen Thema, Wookies. Ist das Wookie? Ja, das ist Wookie, genau. Ja, die Porks. Porks fand ich super niedlich und haben auch nicht gestört. Die Porks sind kein Wookie, aber die Porks sind ja immer in der Nähe von einem Wookie. Es gibt ja diese lustige Szene, wo ein Wookie versuchen will, einen Porks zu essen. Ist der Wookie, der Chewbacca ist doch der Wookie, ne? Oh mein Gott. Diese Szene fand ich super mega lustig. Ich fand das total toll. Ich fand die Darstellung von Luke Skywalker und auch nachher sein Aufeinandertreffen mit ein paar... Bitte? Kennst du übrigens schon mal einen neuen Podcast? Nee, wie heißt der denn? Der geht um Star Wars Comics und heißt Comic Wookies. Comic Wookies. Jetzt abonnieren auf iTunes. So. Ich muss sagen, ich fand die Menge an Humor genau richtig eingesetzt. Ich fand auch manche Aktionen. Ich finde, ab sofort können wir hier auch ab sofort einen Spoiler reinsetzen, weil ich möchte auch einfach spoilermäßig drüber reden. Ist mir egal, was die Leute jetzt sagen. Also hier nochmal für alle ein Spoiler-Lamm. Spoiler. Ich glaube, ich weiß, wovon du vorhin gesprochen hast. Du hast natürlich wahrscheinlich von dem Ableben von... So, jetzt. Du hast natürlich über das... Spoiler! Danke. Du hast natürlich über das Ableben von Luke Skywalker wahrscheinlich gesprochen. Nehme ich mal an vorhin. Das hat ihn sehr getroffen. Nein, was? Erzähl mal die Szene, die du meintest, die du gerade vorhin gesagt hast. Ich habe über das Ableben von Supreme Leader Snoke gesprochen. Ach so, das wiederum fand ich zum Beispiel sehr innovativ, zu sagen, okay, anstatt des großen Kampfes gegen Snoke hat man ihn einfach hinterrücks mit den Mind-Jedi Darkthrond-Listrix hier, wie sie alle heißen, hat man einfach so Telekinese betrieben und dann ist das Lichtschwert einfach in seinen Bauch reingerammt. Fand ich cool. Natürlich, was mich natürlich auch stören könnte, ist, es ist natürlich alles sehr ähnlich. Also es wiederholt sich natürlich sehr vieles wieder. Dafür gibt es aber noch so eine tolle Spiegelung, wie Luke Skywalker benimmt sich zwischendurch wie Yoda, fällt aber dann, wenn Yoda wieder zurück ist, Yoda kommt dann nochmal als Geistererscheinung vorbei, wieder in seine alte Rolle als Luke Skywalker, der noch ausgebildet werden muss. Tolle Sache, fand ich eine schöne Szene. Und ich mag auch diese Mentalität, die so Luke Skywalker an den Tag bringt, einfach so mal draußen hinzugehen, abgeknallt zu werden von 8 Millionen Leuten und weil der eine einfach nur mega sauer ist, das auszuhalten und dann noch im Staub da weiter stehen zu können. Alles mega geil. Also ich diese roten Farbdinger, okay, ich gebe zu, viele sagen, die Casino-Szene wäre zu viel gewesen, im Nachhinein würde ich auch sagen, Und auch die Endszene, die Endszene mit dem kleinen Jungen. Die Cantina-Szene ist das ja im Grunde, ne? Die Casino-Szene, genau. Ja, die obligatorische, aber, also das war okay, aber gerade das mit dieser Geisterprojektion, da haben sich ja wahnsinnig viele drüber aufgeregt, dass so ein Trick anwendet. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also fand ich auch jetzt, nicht. Man hat es ja dann auch gesehen, man hat es ja man hat ja schon ein bisschen einen optischen Unterschied gesehen. Natürlich hat man erst gedacht, naja, hat sich jetzt im Haus geputzt dafür, ja. Er kommt da von seinem Berg runter und putzt sich raus. Und nein, tatsächlich ist es nur eine Projektion. des etwas jüngeren und gut aussehenderen Luke Skywalker, der dann da in den Kampf geschickt wird. Aber kann man so machen. Ja. Ja. Muss man aber nicht. Doch, ich fand das gar nicht so störend an der Stelle. Also ich, warum auch nicht? Und vielleicht ist das ja auch ein Hinweis auf irgendwas, was noch im Episode 9 kommen kann. Und diese Projektion gibt es wohl. Also die gibt es wohl im Kanon. Es gibt wohl Bücher drüber und sowas. Also okay. Von daher, das ist jetzt keine neue Erfindung oder so. Ja? Okay. Also ich muss auch zugeben, ich kann den ganzen Unmut schon ein bisschen so nachvollziehen, aber ich kann auch gar nicht großartig erklären, warum ich ihn so gut fand. Ich bin auch hier mit jemandem drin gewesen, mit meiner Frau, die meinte, oh, ist doch immer irgendwie dasselbe. Und jetzt kann ich auch nachvollziehen. Und auch der kleine Junge zum Abschluss des Films, der auf einmal wieder auch so die telekinetischen Kräfte hat. Okay, ja, aber jetzt ganz ehrlich, ist Star Wars, ich erwarte jetzt nicht zu viel. Ich war sehr gut unterhalten und habe ihn auch einen schönen Star Wars Film gefunden. Doch, ganz ehrlich, Punkt. Also mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Und da ich jedem auch seine Meinung überlasse und auch es rechtens finde, wenn man nicht so befriedigt ist davon, völlig in Ordnung. Ich fand auch Leia fand ich dann ganz cool. Ich fand auch ihren Trick, wieder reinzukommen ins Schiff, fand ich auch nicht übertrieben, hat mich nicht gestört, ich hätte ja auch eher gedacht, ach, jetzt lassen sie auch wegsterben, weil sie ja wirklich gestorben ist. Nein, sie lassen sie nochmal zurückholen. Finde ich alles okay. Also ich fand auch keine großartigen Längen, hat immer unterhalten. Schöner Film. Punkt. Mhm. Ja, hast ja auch letztlich gesagt. Ja, genau. Also wie gesagt, grundsätzlich bin ich schon der Ansicht, dass es ein guter Film ist. Wie gesagt, mir war es an einigen Stellen etwas zu übertrieben. Da waren jetzt Sachen drin, wo ich so gedacht habe, okay, muss das jetzt und so weiter und so fort. Aber alles in allem ein guter Film. Ja, muss man sagen. Ich überlege gerade, wie wir weitermachen sollen, ob wir vielleicht mit der vorangeschrittenen Zeit einfach schon auf langsam gegen Ende steuern, um zu sagen, hey, Podcast, und dann begeben wir uns langsam mal. Wenn ich übersteuern, ist das... Wir können immer noch dagegen steuern. So, kleiner Insider. Insider. Ich hätte zwar noch zwei Themen auf Palette, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch in meinem voranschreitenden Alter lässt die Konzentration... Gut, das eine ist ja ein Thema, da kann man ja mal ganz vorsichtig anteasern, ohne jetzt zu viel zu verraten. Da könnte man ja auch drüber reden, wenn der Film dazu erschienen ist. Das denke ich auch. Vielleicht hat der eine den Film gesehen und der andere das Buch gelesen. Ich weiß nur nicht, ob ich mich zurückhalten kann, nicht doch ins Kino zu gehen, aber ich verstehe, was du meinst, ja. Wann hat denn ein Kino-Release der Film, den ich jetzt einfach mal spoilern werde, Ready Player One? Das solltest du doch nicht sagen. Oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich Piep, Piep, Piep. Ich meinte natürlich Ready Player Two. Korrekt, die Fortsetzung. Was denn da? Heißt denn der zweite Teil davon so? Ready Player Two, jetzt erst recht. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wann er startet. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Okay, alles klar. Jedenfalls habe ich einen Trailer davon gesehen mit sehr vielen popkulturellen Anspielungen und das hat mir sehr gut gefallen. Also von daher, das ist bestimmt ein Film, den ich mir angucken werde. Das Buch ist auch sehr schön. Wenn du lesen würdest, würde es dir gefallen. Ja, ich lese ja nichts. Ich weiß. Außer Comics. Das ist korrekt. Und das ist ja kein Lesen, wie wir wissen. Steffen, nur Bilder angucken. Zum Schluss haben wir immer unsere allseits beliebte empfehlen wir rum. Rumempfehlen, bitte. Du kennst den Gag. Dann sag mal deinen nächsten rum. Bis wir irgendwann mal noch einen Rum-Podcast starten. Aber ja, damit aber in Single Malt bitte, nicht in Double Malt. Das ist nicht gut. Ich hätte einen Podcast. Du hast echt keine Ahnung. Ich weiß. Es war Whisky, was ich gesagt habe. Ne? aber ich habe mal gehört, alle Wege führen nach Rum. Egal. Nun, es wird nicht besser, Basti. Es wird nicht besser. Möchtest du mit deinem Podcast anfangen? Ich bin schon sehr gespannt. Kann ich machen. Ich habe mir heute mal durch die Gegend aufgeschrieben. Ich hoffe, ich hatte ihn noch nicht, weil da war ich mir jetzt echt nicht ganz sicher. Mhm. Geht's aber darum, dass ein junger Mann namens, dessen Name ich mir gerade nicht aufgeschrieben habe, also der Interviewführer, der... Führer. Der andere. Nein, also derjenige, der die Interviews führt, geht zusammen mit unterschiedlichen Gästen eine runde eine Runde spazieren, sozusagen. Okay. Und interviewt sie dabei. Und dabei kommen sie dann eventuell auch mal an Ecken oder Gebäuden vorbei, die den Personen irgendwas bedeuten. Und da wird dann auch mal ein bisschen drüber geredet. Durch die Gegend. Also ein sehr interessantes Format, meiner Meinung nach. Ja. Mit sehr illustren Gästen auch. Also durch die Bank weg, alles Mögliche dabei. Auch Comic-Zeichner, zum Beispiel Flix. Achso, ich dachte, oder, oh, Flix? Oh, ja, Flix. Sehr gut, ja, sehr gut. In einer Folge dabei, Ralf Empfehlung Grün. Für mich an Comics ist das neue Flix Glückskind. Nur mal zur Info, danke, Werbung Ende. Mhm. Ralf König, ne? Dürfte ja auch was sagen. Ja. Wow. Also, durchaus sehr interessant das Ganze. Ist unter dem Podcast-Label 4000 Hertz entstanden, das Ganze. Mhm. Und dicke Empfehlung. Wo auch die Mikrodilettanten drin vorkommen. Genau, auch, genau. Ja. Die sind auch sehr cool. Richtig. Sehr gut. Der Tipp, ich glaube, ich habe gerade schon meinen Podcast. Ich habe schon gerade meinen Podcast-App geholt. Podcast schon mal an den Postkasten gekriegt. Weil nach den Sachen bin ich jetzt sehr interessiert. Finde ich auch ein gutes Konzept. Ich meine, erinnert mich so ein bisschen an die Autokoleriker. Kennst du den Podcast? Das ist meine Empfehlung für heute. Ja, das ist aber, ja. Hat nur 8 Folgen oder sowas, keine Ahnung. Jetzt ist leider tot. Nee, es gibt noch andere Podcasts, die sich so ein bisschen mit dem Laufen beschäftigen, also beim Spazierengehen quasi aufzuzeichnen. Da gab es mal einen, der hieß Schöne Ecken, der ging so in die Richtung. Okay. Aber hier ist es halt das Interviewformat, was noch dazu kommt, weil das dann jedes Mal ein anderer Gast ist. Gut, schöne Empfehlung. Ich habe das Problem, ich weiß nicht, ob ich den nicht schon mal empfohlen habe als Podcast-Tipp vom letzten Mal. Aber ich glaube, in der Weihnachtsfolge habe ich es, glaube ich, nicht gemacht. Aber es kann sein, dass jetzt das erste Mal eine Doppelung von mir kommt, weil normalerweise gucke ich immer so ein bisschen drüber. Ich glaube, der Weihnachtsfolge hat man auch gar keinen. Ich glaube nicht, nee, aber ich weiß nicht, ob der vorher schon mal gemacht hat. Aber ich habe ihn trotz horrender Tonprobleme und trotz dessen, dass immer mal wieder übersteuert ist, eine Verbindung verloren geht, ist der Quotenmeter-Podcast doch sehr, sehr interessant. Die heutige Folge, die ich gehört habe, widmet sich zum Beispiel einer Sache, die ich hier nicht lange ausgeführt habe, weil wenn wir den veröffentlichen, den Podcast, ist das auch schon wieder rum, nämlich das Dschungelcamp. Hatten sie heute nämlich jemanden eingeladen, der im Dschungelcamp war, den FM Stöckel oder wie er hieß, der als völlig arroganter Mensch den ganzen Podcast damit dominiert hat, dass er auf sich selbstbezogen die ganze Zeit geredet hat. Also man könnte denken, er ist der Basti von Quotenmeter FM gewesen. Aber Quotenmeter ist eigentlich zwischendurch, wenn man Fernsehen guckt, schon sehr, sehr interessant. Man muss nur einfach dazu sagen, deren Tonqualität ist manchmal unter aller Sau. Und dazu gab es dann auch schon mal von denen selber vorgetragen, vom Studio Blau, das ist auch so ein Podcast, mal eine ganze Podcast-Folge über die Tonqualität von Quotenmeter. Ja, das müsste mal echt korrigieren. Die sagen auch immer, die würden was auch immer daran tun. Aber wenn man sich das dann so anhört, klingt das immer wirklich so, als würden zwei Leute aus dem Zweiten Weltkrieg Schützengräben miteinander versuchen zu telefonieren. Trotzdem sind die Inhalte so interessant, dass ich mir trotzdem immer wieder antue. Also auch hier mein Tipp. Wer macht den? Achso, das sind Redakteure von Quotenmeter. Ich glaube, einer heißt Hauke Reitz und sowas. Ja, okay. Das wechselt immer mal wieder. Aber manchmal machen sie auch Serien und sonst irgendwas, aber eigentlich sind die Fernsehthemen, wenn man sich so ein bisschen manchmal relativ interessant, weil ich mich ja doch immer noch für die Medien interessiere. Und daher meine Empfehlung, hört euch mal den Quotenmeter-Podcast an. Also wenn ihr damit klarkommt, dass ihr im Zweiten Weltkrieg euch befindet beim Hören. Was ist denn Studio Blau für ein Format? Studio Blau habe ich nur zwischendurch mal gehört. Da sind, glaube ich, einfach nur wieder zwei Leute, die irgendwie reden. Ich habe auch nur eine Folge, diese Quotenmeter FM-Folge gehört. Irgendwie heißt der Henning Gedöns, irgendwie Laber-Podcast, genau. Und wenn du mir gerade versuchst, irgendwie Text vorzubereiten mit ganz vielen Äs, dann finde ich das schön. Drückst du gerade ganz viele Äs? Was? Drückst du gerade Trello Nee. Okay, dann ist meine Tastatur am Spinnen. Ah. Sehr schön. Genau. Habe ich mal gelöscht. Studio Blau, weil mich der Name ein bisschen erinnert hat an Studio Braun irgendwie. Naja. Ach so, genau. Kann sein, dass das vielleicht auch Studio Braun, ist das nicht was aus der Nazi-Zeit? Vielleicht erinnert sich da. Nein. Studio Braun ist... Die Telefonanrufe, oder? Was? War das nicht die Telefonanrufe, Studio Braun? Genau, richtig. Hallo. Der kleine Nils. Ich weiß, aber das ist das Einzige, was mir gerade einfällt. Ja. Gut, jetzt quälen wir uns ja schon lange hier rum. Wir machen Feierabend. Gut, Nacht. Ich schlafe. Steffen, es war mir eine Ehre, dich mal wieder gesehen zu haben in völlig Bild ja. und Ton. mit Pfanne über dem Kopf. Wir geben euch natürlich gerne Bescheid, wenn dann mal was online ist bezüglich auch der WDR-Sache. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns folgen tut, abonnieren tut, liken tut und ganz viele andere Sachen tut auf folgenden Plattformen, lieber Steffen. Die da wären. Etage 13 ist jetzt auf Instagram. Instacast ist ein alter Podcatcher, den ich mal benutzt habe. Instagram. Ja. Auf Twitter sind wir sowieso, auf Facebook sind wir auch und ja. wir haben auch so einen eigenen Blog, der da heißt www.die13etage.de. Dankeschön. Genau. Und wir würden uns natürlich am allermeisten freuen, wenn ihr auf dem berühmten Portal. Mein Veranstaltungstipp habe ich noch, wenn bitte. Das jetzt hier nicht zu spät erscheint, aber. Bitte. Ist ja erst am 19. Februar. Da gibt's in Köln gibt's ein Etablissement, das nennt sich das Stollwerk. Sagt ihr das was? Sagt mir, ich glaube, ich war schon einmal da, ja. Da gibt's den am 19. Februar, also es ist ein Montag, leider ungünstigerweise, wenn es ein Wochenende gewesen wäre, wäre ich sehr gerne hingefahren. Mhm. Den Comic Talk mit Hella von Sinnen. Ach, die Hella. Darf ich hier mal erwähnen, weil die Hella ist ja deine Mama und hat sich's gemerkt. Es ist in Köln bei dir. Ich habe nur einfach die alten Episoden nochmal gehört. Ich weiß, du hast es auf jeden Fall gesagt. Und ja, deswegen hier mal diese Information eingestreut an dieser Stelle. Sehr gut. Also kleiner Veranstaltungstipp auch noch hier zum Schluss. Ist auch sehr schön, ich habe schon eine Episode vor Ort mitgemacht. Ich habe vor Ort schon eine Episode mitgemacht und es ist sehr lustig mit Hella von Sinn. Das war damals noch, als es noch nicht von Massengeschmack TV produziert wurde. Ne? Das war noch. Das ist korrekt, ja. Das war noch, ja, weiß ich nicht wer. Da war es in der Bahnhofsbuchhandlung, richtig? Da war es in der Bahnhofsbuchhandlung Ludwig, genau. Es war sehr schön, war sehr schön, ruckelig. Ja. Genau. Und dann wollte ich noch zu Ende bringen, wenn ihr uns den meisten Gefallen tun wollt, dann bewertet uns natürlich mit 5 Sternen auf iTunes. Alles, was da drunter ist, dürft ihr dann einfach handschriftlich per Brief an uns schicken. Das würde uns freuen. Ja, Steffen, genau. Die letzten Worte gehören wie immer dir. Verabschiede ich doch mal von unseren Zuschauern. Ich sag tschüss, ciao. Basti hat keinen Bock mehr, liebe Hörer. Das würde ich mir nicht sagen lassen. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Folge. Einfach mal für die Konserve. So, liebe Hörer, es war mir wie immer ein Fest. Lieber Basti, auch mit dir. Und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut. Tschüss. Winken. Danke. Tschüss. Winken. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Dann sitze ich wie ein Kaninchen vor der Schlange. Mich gelebt. Kann ich ein bisschen größer mich doch, damit man mich wiedererkennt? Sonst ist ja auch blöd. Hallo, hier ist der kleine Irre von der Nachbarschaft. Drück jetzt mal auf Aufnahme. Das war mein Alf-Lachen. Haben Sie das gehört? Das war direkt das Lachen. Ich lasse alles hier auf dieser Kamera drauf, mein Freund. So. Wehe, das wird peinlich für mich. Ich versuche gerade noch ein Setting hinzukriegen, wo ich nicht so klein bin, weil man muss mich auch ein bisschen wiedererkennen, ja, aber es wird nicht besser klein? Gehen. Ich bin auch bei Skype klein. Gibt es auch in klein? Danke, das wollte ich hören.